Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiothema. Die große Hintergrundsendung zu Kultur und Politik. Jeden Donnerstag ab 20 Uhr und feiertags ab 18 Uhr. An das deutsche Volk. Dies ist die Stimme der alliierten Militärregierung. Sie hören den Bericht der WC-Nachrichtenagentur. Hier ist England. Deutsche Bomber. Hier ist England. Hier ist der Moskauer Rundfunk in deutscher Sprache auf Kurzwelle 25 Meter. Liebe Freunde und Hörer, wir bringen die Frühausgabe unseres Pressedienstes. Ich gebe die Hoffnung auf eine friedliche Lösung nicht auf und stelle meine Bemühungen um den Frieden nicht ein, solange noch eine Aussicht auf Frieden besteht. Stimmen von außen. Der Radiokrieg der Alliierten gegen das Dritte Reich von Marita Kraus. Ich bin ein Mann des Friedens bis in die tiefste Tiefe meiner Seele. Für mich ist der bewaffnete Konflikt zwischen Nationen ein Angsttraum. Aber wenn ich die Überzeugung gewinnen sollte, dass eine Nation entschlossen ist, die Welt durch die Drohung mit Gewalt zu beherrschen, dann fühle ich, dass Widerstand geleistet werden muss. Unter einer solchen Herrschaft würde für Menschen, die an Freiheit glauben, das Leben nicht mehr lebenswert sein. Hier spricht London. Sie haben soeben eine Rede Mr. Neville Chamberlains, des Ministerpräsidenten von Großbritannien, gehört. 27. September 1938. Neville Chamberlain hält seine zentrale Rede auf dem Höhepunkt der Krise um Hitlers Ansprüche auf das Sudetenland. Europa steht an der Schwelle zum Krieg. Chamberlains Botschaft soll in ganz Europa gehört und verstanden werden. Hastig zusammengerufene deutschsprachige, französische und italienische Pressekorrespondenten übersetzen die Rede im Funkhaus der British Broadcasting Company, der BBC. Fast gleichzeitig wird sie eingesprochen. Der Beginn des deutschsprachigen Programms der BBC. Hier ist England. Ici Londres. Les Français parlent au Français. Noch war alles sehr improvisiert. Doch das änderte sich. Das Radio spielte die zentrale Rolle im Propagandakrieg zwischen Deutschem Reich und den Alliierten. Der von Propagandaminister Joseph Goebbels kontrollierte Großdeutsche Rundfunk in Berlin stand gegen eine Vielzahl von Sendern in England, den USA oder der Sowjetunion. Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen. Hier ist England, hier ist England. Der deutsche Dienst, der BBC, war während des Zweiten Weltkriegs für die Deutschen die wichtigste Stimme von außen. Das Morsezeichen für Victory, auf der Pauke geschlagen, die Kennmarke. Ob Victory-Zeichen oder doch Anfang der 5. Symphonie von Beethoven, darüber wird gestritten. Originalaufnahmen enthalten als Erkennungsmelodie des deutschen Dienstes vor dem Morsezeichen eine Einspielung des Anfangs der 5. Symphonie mit Orchester. Das Widerstandszeichen Victory und der prägnante Anfang der Schicksalssymphonie zusammen wurden das markante und unverkennbare Symbol für die freie Welt außerhalb des Dritten Reiches. Einer Welt, die mit Entsetzen auf die rassistischen Verfolgungen und die Eroberungskriege NS-Deutschlands blickte. Wir produzieren früh und spät Stacheldraht, Stacheldraht. Wir binden deutschen Stacheldraht von Staat zu Staat, von Staat zu Staat. Jetzt hat Europa den Salat aus Stacheldraht, aus Stacheldraht. Europa ist ein Stachelstaat, damit macht es sehr wenig Staat. Das Lied vom Stacheldraht von 1941. Vom Stacheldraht als dem Symbol der von den Deutschen zerstörten Freiheit. Wohin wir säen unsere Saat, wächst Stacheldraht, mit unserer Lügendrachensaat, zeugt Stacheldraht in Ewigkeit. Wir haben weder Fraß noch Kleid und außerdem sehr wenig Zeit. Wir fressen nichts als Stacheldraht, nur echten deutschen Stacheldraht. Das ist der deutschen, deutscheste Erfindung, der völkerblutigste Verbindung, verbunden durch den Stacheldraht, türmt sich der Nazi-Leichenstaat. Es begann ein Informationskrieg um Wahrheit und Lüge, um Politik und Propaganda. Eröffnet hatte den Wettlauf um die Ätherwellen das Deutsche Reich. Bereits unmittelbar nach der Machtübernahme 1933 schwärmte Reichspropagandaminister Joseph Goebbels vom Radio als dem zentralen Medium der Zukunft und als wichtigstem Weg der Massenbeeinflussung durch die Nationalsozialisten. Dies führte er bei einem Besuch im Münchner Funkhaus 1933 aus. Ich glaube, es wird kein Jahr mehr dauern. Dann kommt in Deutschland niemand mehr ohne den Rundfunk aus. Der Rundfunk wird einmal in einem Jahr dasselbe sein, was die tägliche Tageszeitung ist, ohne die man eben nicht auskommt. Und wenn einer selbst ein Rundfunkgerät nicht besitzt, dann muss er eben dahin gehen, wo ein Rundfunkgerät steht. Das Radio blieb für die Zwecke der Propaganda damals konkurrenzlos. Erste Experimente mit Fernsehen hatten gezeigt, dass sich diese Technik nicht schnell genug entwickeln ließ, um Breitenwirkung zu entfalten. Wenn ich den Rundfunk aktualisiere und wenn ich damit die Möglichkeit schaffe, dass ein ganzes Volk an den großen historischen Ereignissen, die sie in unserer Zeit abspielen, unmittelbar Anteil nehmen kann, wenn ich dem letzten Bauern und Holzfäller in einem oberbayerischen Dorf die Möglichkeit gebe, unmittelbar zu hören, wie in der Potsdamer Garnisonkirche der Reichspräsident zum Volk und der Reichskanzler zum Reichspräsidenten spricht, dann schaffe ich damit eine Möglichkeit der unmittelbaren Anteilnahme an den großen historischen Vorgängen, die bisher in Deutschland und in der ganzen Welt noch nicht dagewesen sind. Goebbels trieb daher die flächendeckende Versorgung mit einfachen Volksempfängern voran. Anfang 1941 gab es schon 16 Millionen Rundfunkgeräte in Deutschland. In fast zwei Dritteln der Haushalte konnte man den Großdeutschen Rundfunk empfangen. Musikprogramme, Propagandasendungen und Hitlerreden. Die kleine Besonderheit, mit einem Volksempfänger waren etliche Auslandssender nicht zu empfangen. Der Volksempfänger besaß kein Kurzwellenteil. Doch deutsche Radioamateure, die sich nicht von den Informationen der Welt abschneiden lassen wollten, wussten sich zu helfen. Und die BBC gab genaue Anleitungen für den Umbau. Wir wiederholen. Die dritte Wickelung hat 4 Windungen und ist 7 Millimeter lang. Die dritte Wickelung sieht also genauso aus wie die erste. Damit ist unsere Kurzwelleneinrichtung fertig und ich wiederhole zur Überprüfung noch einmal alle Angaben. Die erste Wickelung hat 4 Windungen. Die zweite Wickelung hat 9 Windungen. Die dritte Wickelung hat wieder 4 Windungen. Wie im heutigen Kampf von Diktaturen gegen das Internet spielten auch damals die technischen Kenntnisse und Möglichkeiten der Nutzer eine zentrale Rolle. Immer wieder gibt es Wege, Restriktionen zu umgehen. Doch das Risiko war und ist hoch. Mit dieser Änderung wird jeder Volksempfänger und alle ähnlichen Radioapparate auf Kurzwellenempfang umgestellt. Seit dem Anschluss Österreichs 1938 rüstete der Deutsche Rundfunk massiv auf und produzierte Sendungen in über 30 Fremdsprachen. Gleichzeitig sollte das Deutsche Reich nach außen möglichst vollständig abgeschottet werden, um ungestört die eigene Propaganda verbreiten zu können. Auf das Hören von Feindsendern standen daher drakonische Strafen. Aus Radiobastlern wurden Volksverräter. BBC's transmitters are now carrying over 140 programs to Europe. Wer ausländische Sender abgehört hatte und als Rundfunkverbrecher gebrandmarkt wurde, musste mit bis zu 8 Jahren Zuchthaus rechnen. Wer die Nachrichten weiterverbreitete, mit der Todesstrafe. Allein 1942 kam es zu fast 1000 Verurteilungen, nicht gerechnet diejenigen, die gleich im Konzentrationslager landeten. Zum Ärger der Volksgenossen schickten die NSDAP-Ortsgruppen im November 1941 zuverlässige Mitglieder in die Privathaushalte, die gelbe oder rote Zettel an Volksempfängern anbrachten. Darauf stand: Denke daran. Das Abhören ausländischer Sender ist ein Verbrechen gegen die nationale Sicherheit unseres Volkes. Es wird auf Befehl des Führers mit schweren Zuchthausstrafen geahndet. Im Kino warnte ein Sketch der beliebten Figuren Tran und Helle vor dem Hören von Auslandssendern. Ich weiß zwar nicht, wie du London bekommst, aber was du bekommst, wenn du London bekommst, das weiß ich. Was dann? Kittchen. Kittchen. Sogar Zuchthaus. Auch wenn es keiner merkt. Ob das einer merkt oder nicht merkt, das spielt doch gar keine Rolle. So was tut man als guter Deutscher nicht. Ja, aber man muss sich doch orientieren, was draußen vorgeht. Na, natürlich. Die ausländischen Sender, die sagen die reine Wahrheit. Nicht? Klar. Ja klar, du Döskopf. Hast du noch niemals etwas von dem Nachrichtensystem unserer Feinde gehört? Ja, aber... Nix, aber. Dann müsstest du wissen, dass alles nur darauf abzielt, unsere Widerstandskraft zu schwächen. Herr J., ich bin doch alt genug, um unterscheiden zu können, was wahr ist und was nicht. Ach, immer noch mehr. Wurde wegen Abhörens ausländischer Sender zu 2,5 Jahren Zuchthaus verurteilt. Siehste, was habe ich gesagt? Dennoch verließ man sich nicht auf die Moral der Volksgenossen. Störsender sollten daher die Auslandsprogramme durch Piepsen und Pfeifen übertönen. Das war jedoch teuer. Um nur eine Wellenlänge zu übertönen, brauchte man bis zu 100 Störsender. Deutsche Bomber in rollendem Einsatz flogen heute in den frühen Morgenstunden über Toulon. Die britischen Sender nutzten im Gegenzug über 120 Frequenzen und setzten seit 1942 den starken Mittelwellensender Aspidistra ein, der die Leistung fast verdoppelte. Der Ätherkrieg trat in seine heiße Phase ein. Die BBC wollte sauberen Journalismus und valide Informationen liefern. In Deutschland wurde es immer schwieriger, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Brachten doch die gleichgeschalteten Zeitungen wie auch der Staatsrundfunk nur die regimekonforme Version von Ereignissen. Wer das hohe Risiko auf sich nahm und Auslandssender hörte, sollte die Garantie haben, dass die Informationen stimmen. Die Stimme aus Amerika, die zu hören ist auf den amerikanischen Sendern WLWO im 19-Meter-Band und gleichzeitig auf den üblichen Londoner Wellenlängen. Hier spricht die Stimme aus Amerika. Die USA beteiligten sich an dem Informationskrieg gegen Deutschland mit deutschsprachigen Sendungen von CBS oder NBC, mit ABSIE, der American Broadcasting Station in Europe, und mit der Stimme Amerikas. Hier spricht die Stimme aus Amerika. Ja, aller Länder, vereinigt euch. Hier ist der Moskauer Rundfunk in deutscher Sprache auf Kurzwelle 25 Meter. Die Sowjetunion betrieb Radio Moskau, Moskauer Rundfunk in deutscher Sprache auf Kurzwelle, sowie etliche Freiheitssender, zu deren Mitarbeitern emigrierte Kommunisten zählten. Freiheitssender nannten sich die Rundfunkstationen, die zumindest offiziell nicht als Teil alliierter Programme agierten. Vor allem kommunistische Sender wurden jedoch weitgehend aus Moskau finanziert und gesteuert. Eine private Gründung war der Sender der Schwarzen Front, den 1934 Otto Strasser, enttäuschter Hitler-Gefolgsmann, in Prag betrieb. Seinen glühenden Attacken gegen Hitler setzte nach 4 Monaten auf Befehl Reinhard Heydrichs ein Gestapo-Kommando aus 2 Männern und einer Frau ein Ende. Sie ermordeten den zentralen Sprecher, Autor und Techniker des Senders, Rudolf Formes, in seinem Hotel. Strasser gab danach seinen Kampf über das Radio auf. Der deutsche Dienst der BBC produzierte 1941 eine Sendung über den Terror in NS-Deutschland und stellte darin den Mord als Hörspiel nach. Ein Angestellter des Hotels Sahori erzählt: Am 23. Januar 1935 kamen Hans Müller und seine Frau in das Hotel Sahori. Schubert wartete auf der Straße im Wagen. Um 7 Uhr abends saß Formis mit seinen beiden Landsleuten im Restaurant. Müller sagte, er sei müde und ging in sein Zimmer. Frau Müller und Formis plauderten noch eine Weile. Alle Gäste im Hotel waren zu Bett gegangen, als Formis und Edith Kersbach ihre Zimmer aufsuchten. Es ist so wichtig, Herr Formis, dass wir unsere Pläne noch genau durchsprechen. Die Lage in Deutschland ist unhaltbar. Und wenn wir zusammenarbeiten, können wir die Revolution entfachen. Es ist schon sehr spät. Oh, aber Herr Formis, Sie müssen mir noch eine Stunde schenken, bitte. Bitte kommen Sie in mein Zimmer. Da können wir ungestört plaudern. Ach, das werden Sie mir doch nicht abschlagen, Herr Formis. Na, also, gut. Hilfe! Hilfe! In dem Zimmer von Edith Kersbach warteten Müller und Schubert. Sie stürzten sich auf Formis, der sich verzweifelt zur Wehr setzte. Die Frau feuerte 2 Schüsse und Formis war sofort tot. Einige Augenblicke später erfolgte eine heftige Explosion. Eine Bombe zerstörte das Bett und den darin eingebauten Sender. Um 5 Uhr früh waren die Mörder über der Grenze und in Sicherheit. Besondere Prominenz im Kampf gegen Hitler-Deutschland hatte der deutsche Freiheitssender 298, der im Januar 1937 den Betrieb aufnahm. Er wurde von der Exil-KPD in Paris gesteuert. Die Liste der Mitarbeiter des Freiheitssenders 298 liest sich wie ein Who is Who des deutschsprachigen Exils. Es gehörten dazu Albert Einstein, Thomas und Heinrich Mann, Leon Feuchtwanger und viele andere. Wie viele Hörer solche Sender hatten, bleibt im Dunkeln. Viele waren es wohl nicht, glaubt man den damaligen Schätzungen. Der deutsche Dienst der BBC hingegen war das bekannteste und in Deutschland am meisten gehörte Auslandsprogramm. Neben Jazz und Swing, die man in Deutschland so nicht mehr zu hören bekam, waren vor allem die Nachrichten sehr beliebt. Ungeschönte Berichte brachten dem Sender viele deutsche Hörer, die sich nicht abspeisen lassen wollten. Seit Oktober 1940 war Hugh Carlton Green, früher Berlin-Korrespondent des Daily Telegraph, Chefredakteur des deutschen Dienstes der BBC. Redaktionssitz war Bush House am Londoner Strand. Auch 30 bis 40 deutsche Emigranten und Emigrantinnen wirkten als Ansager, Sprecher, Übersetzer mit. Sie hatten jedoch kaum Einfluss auf das Programm. Die Informationen kamen über die Intelligence Section der BBC, in der bis zu 600 hochqualifizierte Mitarbeiter Rundfunksendungen aus aller Welt abhörten und sie verarbeiteten. Hier ist England. Zum Abschluss nochmals kurz die wichtigsten Tagesnachrichten. Hier ist England. Nie hat ein Volk grausamere Herren gehabt. Machthaber, die erbarmungsloser darauf bestanden, dass Land und Volk mit ihnen zugrunde gehen. Der im amerikanischen Exil lebende Thomas Mann wurde gewonnen, als deutsche Stimme von außen Kommentare über BBC an die Deutschen zu richten. Auf komplizierten Wegen erreichten seine Reden an die deutschen Hörer, von der Aufnahme in Hollywood über New York und eine transatlantische Telefonübertragung, London. Die BBC kündigte die erste von ihm selbst gesprochene Sendung am 18. März 1941 entsprechend an. Erhoffte man sich doch eine große Wirkung auf die deutsche Hörerschaft. Hier ist der Londoner Rundfunk. Wir bringen Ihnen jetzt aus Amerika eine Sonderbotschaft an das deutsche Volk von Thomas Mann, dem größten deutschen Schriftsteller des Jahrhunderts. Deutsche Hörer, was ich euch aus der Ferne zu sagen hatte, das haben euch andere Münder zuvor überliefert. Diesmal hört ihr meine eigene Stimme. Es ist die Stimme eines Freundes, eine deutsche Stimme, die Stimme eines Deutschlands, das der Welt ein anderes Gesicht zeigte und wieder zeigen wird, als die scheußliche Medusenmaske, die der Hitlerismus ihm aufgeprägt hat. Thomas Mann war der einzige Emigrant, der unzensiert kommentieren durfte. Im Bereich der Satire konnten deutsche Emigranten jedoch relativ frei arbeiten. So auch Annemarie Haase, eine Berliner Kabarettgröße, für die Tucholsky, Erich Kästner und viele andere Texte geschrieben hatten und die 1936 wegen ihrer jüdischen Herkunft emigrieren musste. Sie trat in Sketchen mit der von Bruno Adler erfundenen Kunstfigur Frau Wernicke auf, einer typischen Berliner Kleinbürgerin mit losem Mundwerk und goldenem Herzen, die sich mit scharfer Zunge über die Nationalsozialisten lustig macht. 1941 etwa nimmt sie das Abhören von Feindsendern und den Doktor Josef Goebbels auf die Schippe. Nee, da will ich nichts von wissen, Kinder. Nee, das Radio dreh ich nicht an. Nee, nichts zu machen. Wie leicht drehst du da ein bisschen zu weit und hast du nicht gesehen, bist ein Volksschädling. Aber wat denn? Ihr wisst doch, unser guter kleiner Doktor hat das doch nicht gerne. Ich sah euch, Kinder, jippertlichen Sie bloß nicht so nach dem Londoner Rundfunk. Was habt ihr denn schon von, wenn er immerfort hört, wie viele wieder in Norwegen erschossen, in Prag aufgehängt und in Frankreich ingelocht worden sind? Was ist denn schon dabei, wenn sie jeden Tag einen Haufen Leute umbringen, die nicht dafür können? Geiseln heißt das in der Sprache von totalen Krieg. Und ich erinnere mir dunkel, dass wir in der Schule was gehört haben darüber von den Hunden. Stellen Sie sich doch bloß vor, Frau Nachbarn, Ihr Otto wäre bei der Marine und Sie hätten schon eine ganze Zeit lang kein Sterbenswörtchen gehört von ihm und Sie denken schon das Schlimmste und eines Tages kriegen Sie aus dem Londoner Rundfunk die gute Nachricht, das Allerschlimmste zu hören. Frau Vosswinkel in Berlin, Frankfurter Allee, Frau Vosswinkel, Ihr Sohn Otto, Matrosengefreiter, ist Kriegsgefangener. Wenn einer glaubt, er hat seine Ohren zu hören, dann ist er ein Volksschädling. Und in doppelter und dreifacher Volksschädling, wenn er denkt, er hat Ohren, um zu sehen und einen Mund, um zu sprechen. Der ideale Volksgenosse ist taub, blind und stumm. Auf Wiederhören. Es gab weitere regelmäßige Sketche, wie die Briefe des gefreiten Adolf Hirnschal an seine Frau in Zwieselsdorf. Die Unterhaltungen der sehr unterschiedlich positionierten Freunde Kurt und Willi sowie Gespräche zwischen Karl und Mina mit Lucy Mannheim. Ich muss heute an dich schreiben, mir ist das Herz so schwer. Ich muss zu Hause bleiben und lieb dich doch so sehr. Du sagst, du tust nur deine Pflicht, doch trösten kann mich das ja nicht. Ich wart an der Laterne, deine Lilli Marleen. Lucy Mannheim, deutsche Schauspielerin und Sängerin, war wegen ihrer jüdischen Herkunft 1933 emigriert. Sie sang auch die Persiflage auf das berühmte Soldatenlied Lili Marleen, dessen Aufnahme mit Lale Andersen von 1939 in England sehr beliebt war. Vielleicht fällst du in Russland, vielleicht in Afrika, doch irgendwo da fällst du, so willst dein Führer ja. Und wenn wir doch uns wiedersehen, oh möge die Laterne stehen in einem anderen Deutschland. Deine Lili Marleen. Der Führer ist ein Schinder, das sehen wir hier genau. Zu Waisen macht er Kinder, zur Witwe jede Frau. Und wer an allem schuld ist, den will ich an der Laterne sehen. Hängt ihn an die Laterne, deine Lili Marleen. Der Terror in NS-Deutschland wurde 1941 zum wichtigen Thema des deutschen Dienstes der BBC. In jedem anderen Lande der Welt wären Himmler und Heydrich wegen tausendfachen Mordes zum Tode verurteilt worden. Was aber sind sie in Deutschland? Führer des Dritten Reiches. In München, wo der Widerstand gegen die Diktatur der SS am stärksten gewesen war, setzten in den Märztagen 1933 die ersten Aktionen Heydrichs ein. Im Gebäude der Polizeidirektion in der Edtstraße, wo er residierte, wurde eine besondere Misshandlungszelle eingerichtet. Hier wurde zum Beispiel der katholische Schriftsteller Dr. Fritz Gerlich zu Tode gemartert, die Redakteure der Münchner Neuesten Nachrichten und die Leiter des Bayerischen Königsbundes gefangen gehalten. Hierher wurde zuerst der Polizeimajor Hunglinger geschleppt, der dann im Konzentrationslager Dachau erschlagen wurde. Himmler und Heydrich sind die Schöpfer der Konzentrationslager, in denen im Verlaufe der 8 Jahre ihrer Herrschaft rund 500.000 Menschen eingesperrt, misshandelt und gemordet wurden. Auch Thomas Mann informierte die Deutschen im Dezember 1941 über den Mord an Geisteskranken, Juden und Polen. Der Verfall beginnt. In Russland fehlt es an Ärzten, Pflegepersonal, Arzneimitteln. In deutschen Lazaretten und Krankenhäusern werden die schwer Verwundeten zusammen mit alten, gebrechlichen Geisteskranken durch Giftgas zu Tode gebracht. 2000 von 3000, so erzählte ein deutscher Arzt, in einer einzigen Anstalt. Greuel und Lästerung der Menschlichkeit, wohin ihr seht. Einst sammelte ein Herder liebevoll die Volkslieder der Nationen. Das war Deutschland in seiner Güte und Größe. Heute weiß es nichts als Völker- und Massenmord, blödsinnige Vernichtung. 300.000 Serben sind nicht etwa im Kriege, sondern nach dem Kriege mit diesem Land. Von euch Deutschen auf den Befehl der verruchten Lumpen, die euch regieren, umgebracht worden. Das Unaussprechliche, das in Russland, das mit den Polen und Juden geschehen ist und geschieht, wisst ihr. Wollt es aber lieber nicht wissen, aus berechtigtem Grauen vor dem ebenfalls unaussprechlichen, dem ins Riesenhafte heranwachsenden Hass, der eines Tages, wenn eure Volks- und Maschinenkraft erlahmt, über euren Köpfen zusammenschlagen muss. An Weihnachten 1942 berichtete BBC mit vielen Details über die Ausraubung und Vernichtung der europäischen Juden. Mit jeder Schwierigkeit des Regimes steigerte sich die Judenhetze. Der Ausplünderung folgte die Entrechtung. Und wer einmal vogelfrei erklärt ist, darf gejagt werden. Juden raus! Aber man ließ sie nicht ohne weiteres raus aus Hitlers Deutschland. Erst mussten sie in jedem Sinne bluten. Wem es gelang zu entkommen, musste alles zurücklassen. Hab und Gut, Angehörige und den Heimatboden, auf dem seine Vorfahren oft seit Jahrhunderten zu Hause gewesen waren. Juden raus! Wer aber zurückbleiben musste, wurde ein Opfer. Es kam der Pogrom des November 38. Die Synagogen brannten. Die Konzentrationslager füllten sich von Neuem. Bald gab es keine jüdische Familie mehr, von der nicht Angehörige eingesperrt, getötet oder zum Selbstmord getrieben worden wären. Und dann kam der Krieg. Die Zahl der Juden in Großdeutschland war auf ein halbes Tausendstel der Bevölkerung zurückgegangen. Aber diesen war jeden Ausweg nur versperrt. Die Grenzen waren geschlossen. Jeder Jude, der ob alt oder krank, zwei Hände hatte, musste schuften an Hitlers Kriegsmaschine, musste mithelfen, die Waffen herzustellen, mit denen seine Peiniger die Juden anderer Länder misshandelten. Die Besessenen aber tobten weiter. Es genügt nicht, den jüdischen Menschheitsfeind zu isolieren. Der Jude muss ausgerottet werden. Das war Herr SS-Obergruppenführer Groß in Karlsruhe am 20. Mai dieses Jahres. Wir werden diesen Krieg weiterführen, bis wir das Judentum vom Antlitz der Erde weggetilgt haben. Das war Herr Dr. Ley erst kürzlich in Essen. Der letzte Akt der Judentragödie beginnt. In Massen wurden die übrig gebliebenen Juden, Greiser, Frauen, Kinder, in ungeheizten Viehwagen nach den polnischen Ghettos verfrachtet. Unzählige gingen unterwegs zugrunde an Erschöpfung und Hunger. Ganze Transportzüge wurden vergast. Wer BBC hörte, wusste also spätestens seit 1941 vom Mordsystem der Nazis. In aller Öffentlichkeit, vor Tausenden von Hörern in Deutschland und in aller Welt, wurden die Verbrechen offengelegt. Die Freiheit, von der in einem anderen Lied die Rede ist, das über den Londoner Rundfunk ging, in diesem Frühjahr, als uns die Nachricht von der Hinrichtung Hans Scholls und seiner Münchner Kommilitonen erreichte. Das alte Studentenlied »Freiheit, die ich meine«. Freiheit, die ich meine. Geh mein Herz erfüllt, komm mit deinem Scheinen. 1943 brachte die BBC einen Hinweis auf den Widerstand der Weißen Rose und die Hinrichtung der Geschwister Scholl. Die Kapelle spielt nun einen der neuesten amerikanischen Schlager aus dem Mickey Mouse Film Mickey Mouse im Naziland. Das Lied kann ungefähr übersetzt werden wie Führer, du kannst mir. Beachten Sie die stürmischen Heilrufe und die dazu passenden Geräusche. Not to love the Führer is a great disgrace, so we heil, heil, right in the Führer's face. When her Goebbels says, we own the world in space, we heil, heil, right in her Goebbels' face. When her Göring says, they'll never bomb this place, we heil, heil, right in her Göring's face. Are we not the Superman, Aryan Führer Superman? Yeah, we are the Superman. Super duper Superman. Is this Nazi land so good? Would you leave it if you could? Yeah, this Nazi land is good. We would leave it if we could. We bring the world new order. I'll hit this world new order. Everyone of foreign race will love the Führer's face when we bring to the world disorder. When the Führer says he is the master race, we heil, heil, right in the Führer's face. Not to love the Führer is a great. Die BBC-Redakteure feilten an ihren Programmen auch im Geiste der psychologischen Kriegsführung. So brachte der deutsche Dienst der BBC, wie übrigens auch Radio Moskau, immer wieder Namen deutscher Soldaten, die in Kriegsgefangenschaft geraten waren. Dies lockte viele Menschen vor die Rundfunkgeräte, die um ihre Angehörigen bangten. In anderen Sendungen riefen Kriegsgefangene zur Beendigung des Krieges auf. Sie sprachen dabei auch Kriegsverbrechen an. Sendung für die deutsche Wehrmacht. Hier ist eine Liste von Angehörigen der deutschen Marine, die sich in britischer Kriegsgefangenschaft befinden. Der Maschinenmat Karl Heinz Fischer, Alter 22 Jahre, aus Egestoff am Deister. Der Stabsobersteuermann Robert Lemke, L-E-M-K-E, Alter 34 Jahre, aus Wilhelmshaven. Der Fähnrich zur See Martin Selke, Alter 22 Jahre, aus Quatzow. Wir und alle, die von hier aus noch sprechen werden, sind deutsche Soldaten. Viele sind noch vor wenigen Wochen in Deutschland gewesen, sind dann zur Front gekommen und sie leben heute in einem Kriegsgefangenenlager. Sie wissen, dass sich unsere Heimat nach Frieden sehnt. Frieden ist auch unser einziger Wunsch. Und darum stehen wir hier. Ja, und von den vielen, die sich melden, um zu sprechen, sind nun einige mit uns. Göring-Leute, Panzergrenadiere, Fallschirmjäger und Infanteristen. Wir haben mit uns den 20-jährigen Hitlerjungen, der Kameraden in den Volchow-Sümpfen versacken sah, der aus Sizilien, Kalabrien über den Volturna zurückgejagt wurde, dessen 18-jährige Freunde unter der Schiffsartillerie von Evoli wahnsinnig wurden. Da ist der Göring-Obergefreite, der als Arbeitsdienstmann die Grausamkeiten deutscher Offiziere in Polen kennengelernt hatte und dem man in Italien befohlen wurde, Frauen und Kinder zu erschießen, der es nicht konnte und darum in Gefangenschaft ging. Und hier ist der Infanterist, der in seinem Deckungsloch am Sangro vergeblich auf deutsche Artillerie und Jäger wartete und dessen Offizier ihn mit der Pistole vorjagte, um sich selber Auszeichnungen zu verdienen. Hier ist aber auch der Familienvater, der einmal Parteigenosse war und der heute nur noch eins will, den Krieg so schnell wie möglich beenden, damit er seine Familie lebend wiedersieht. Der deutsche Dienst nutzte die Möglichkeiten, die das Medium Radio bot, montierte Mitschnitte von Reden und Verlautbarungen aus Deutschland zu Features oder bettete sie in spannende hörspielähnliche Sendungen ein. So stellte die BBC in der Sendung Hitler versus Hitler vom Februar 1942 widersprüchliche Aussagen Hitlers einander gegenüber. Wir haben heute zwei Gäste im Senderaum, zwei merkwürdige Herren. Der eine steht rechts von mir, der andere links. Und der eine sagt immer das Gegenteil von dem, was der andere sagt, wenn ich nur an den Luftkrieg denke. Ach, können Sie mir nicht dazu etwas sagen? Ja, bei der deutschen Luft. Nein, nein, nein, Sie auf der rechten Seite. Aber sehr gern, Sie werden bei uns Städte im großen Ausmaß angreifen. Wir werden Ihre Städte ausradieren. So, und jetzt Sie auf der anderen Seite. Haben Sie also alles Nötige veranlasst? Ich habe der deutschen Luftwaffe den Auftrag gegeben, dass sie diesen Krieg human führt. Jetzt weiß ich, was Sie unter einer humanen Kriegsführung verstehen. Wir werden Ihre Städte ausradieren! Danke. Es genügt. Darf ich Sie nun bitten, mir etwas über die Beziehungen Deutschlands zu Russland mitzuteilen? Deutschland und Russland werden hier an die Stelle eines Brandherdes Europa eine Situation setzen, die man dereinst nur als eine Entspannung bewerten können. Und was sagen Sie dazu? Wo stehen Sie? Auf einer Frontlinie, die gigantisch ist, und einem Gegner gegenüber, der, das muss ich aussprechen, nicht aus Menschen besteht, sondern aus Tieren, aus Bestien. Ich habe Sie, mein Herr, auf der rechten Seite wohl vorher nicht ganz richtig verstanden. Bitte, erklären Sie sich genauer über Ihr Verhältnis zu Russland. In diesem Staat ist nunmehr ein dauerndes, freundschaftliches Verhältnis hergestellt, dessen Auswirkung für beide Völker segensreich sein wird. Können Sie, mein Herr, auf der linken Seite kurz erklären, welche segensreiche Auswirkungen dieses dauernde freundschaftliche Verhältnis gebracht hat? Drei deutsche Heeresgruppen. Eine die Aufgabe, die Mitte aufzubrechen von rechts und links. Zunächst eine Bahn frei zu machen. Die beiden Flankengruppen die Aufgabe, die eine den Leningrad vorzustoßen und die andere die Ukraine zu besetzen. Merkwürdig. Es wird ja beruhigen, wenn was Sie ist? Ach, Sie auf der anderen Seite wollen auch über die Ukraine etwas sagen. Also, los. Sie hatte ruhig, wenn Sie nun erfahren, dass es nicht wahr ist, dass Deutschland die Ukraine erobern will. So, aber was sagten Sie, Sie da drüben, über die beiden Flanken der deutschen Armee? Bitte noch einmal, mein Herr. Die beiden Flankengruppen die Aufgabe, die eine den Leningrad vorzustoßen und die andere die Ukraine zu besetzen. Ja, Sie stoßen doch jetzt gar nicht vor. Sie befinden sich doch in der Verteidigung. Porträts der nationalsozialistischen Größen Ribbentrop, Himmler oder Heydrich mit vielen Originalzitaten enthüllten den verbrecherischen Charakter des Regimes und seiner Führer. Ein fulminantes Beispiel dafür, die Sendung vom 1. August 1941 mit einer Art öffentlichem Gerichtsverfahren gegen Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop. Dies nahm in atemberaubender Weise die Anklage vorweg, die ihn 4 Jahre später im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess erwartete. Joachim von Ribbentrop. Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop. Hören Sie, Exzellenz, wir sprechen zu Ihnen persönlich, Herr von Ribbentrop. Wir haben Sie aufgefordert, diese Sendung anzuhören. Verteidigen Sie sich gegen die Anklage, die wir jetzt vor Hunderttausenden von Zeugen gegen Sie erheben. Herr von Ribbentrop, hören Sie uns? Am 19. Juli 1940 hat Adolf Hitler im Reichstag über Sie gesagt, der Name des Parteigenossen von Ribbentrop wird mit der politischen Erhebung der deutschen Nation als Reichsaußenminister für alle Zeiten verbunden sein. So sprach Ihr Herr und Meister. Wir aber lassen die Tatsachen sprechen, Exzellenz. Und aufgrund dieser Tatsachen klagen wir Sie an, einer der Hauptschuldigen zu sein an dem Unglück des deutschen Volkes. Hauptschuldig an dem Elend und Verderben, dem in den letzten Jahren Millionen von Menschen anheimgefallen sind. Wir klagen Sie an, Herr von Ribbentrop, dass Sie, ein hochstaplerischer Karrieremacher, aufgebläht von Eitelkeit und Selbstüberschätzung, ein Korruptionist und Dokumentenfälscher, das hohe Amt, das einst Bismarck bekleidet hat, schmählich missbraucht und besudelt haben. Das ist unsere Anklage, Exzellenz. Im Februar 1938 wurden Sie Außenminister. Und im März 1938? Hitler marschiert in Österreich ein. So begann es. Und es folgte Angriff auf Angriff, Gewaltakt auf Gewaltakt, Vertragsbruch auf Vertragsbruch. In jedem neutralen Lande, das Hitler überfallen hat, wurden pünktlichst gefälschte Dokumente gefunden, die die Schuld des betreffenden Landes beweisen sollten. Niedertracht, Lügen, Vertragsbrüche, Gewalt, Dokumentenfälschungen. Das ist Ihre Außenpolitik, Exzellenz. So haben Sie Ihre Scheinerfolge erzielt. Aber in allem Entscheidenden haben Sie versagt. Neben dem deutschen Dienst mit seinen strengen Maßstäben für guten Journalismus arbeitete, streng abgeschirmt im Country Headquarter in Wobbert Abbey, Bedfordshire, die schwarze Propaganda unter dem Chefreporter des Daily Express, Sefton Delmer. Schwarze Propaganda durfte alles und erlaubte sich auch fast alles. Sie spiegelte falsche Identitäten vor, erfand Nachrichten und Personen. Achtung, Achtung, Ihr Gustav Siegfried I. Ihr Gustav Siegfried I. Es spricht der Chef. Gustav Siegfried I. war im Juni 1941 der erste britische Geheimsender. Ein dichtes Netz von Spionen lieferte die Informationen, die dort fantasievoll verarbeitet wurden. Gustav Siegfried I. gab vor, Sender einer deutschen Geheimorganisation zu sein, deren Mitglieder früher für Hitler waren, sich jetzt aber von den Nazis abgestoßen fühlten. Bei eurem Einsatz vor Catania hängt die Verteidigung Siziliens und damit des ganzen italienischen Festlandes ab. Ich habe deshalb Der in Berlin aufgewachsene Brite Delmer, der als Chef die Kommentare schrieb, bediente sich einer zotigen und derben Sprache, streute Gerüchte und verbreitete Falschmeldungen. Der Sender war bei den deutschen Hörern sehr beliebt und daher auch wichtiges Ziel deutscher Störsender. Dieser Tagesbefehl wurde von Generalmajor Paul Konrad persönlich aufgesetzt und unterzeichnet. Aber nicht in Catania, auch nicht in irgendeinem anderen Ort auf Sizilien, auch nicht irgendwo auf dem italienischen Festland, sondern in Berlin. Ja, in Berlin. Der Herr Kommunegeneral Paul Konrad, der Kommandeur der Hermann-Göring-Division, der von allen seinen Offizieren und Mannschaften erwartet, dass sie in Catania aushalten bis zum letzten Atemzug. Der erwartet das in Berlin. Mit dem angeblich katholischen Sender Christus König hatte Delmer ebenfalls Erfolg. Begleitet von Orgelmusik und weiteren Bestandteilen des katholischen Ritus, kritisierte die von Delmer geschriebene und gesprochene Predigt nationalsozialistische Maßnahmen. In dem einzigen überlieferten Originalton vom Juli 1943 steht die Bombardierung Roms im Mittelpunkt. Schon wieder drängen uns die Männer des neuen Heidentums ihre heuchlerischen Klagen und Tränen auf. Sie entfalten eine wahre Orgie von moralischer Entrüstung über den Bombenangriff auf Rom. Als Vorkämpfer und Verteidiger christlicher Sitte und christlichen Glaubens gebärden sie sich und sie glauben, uns damit für ihren heidnischen Krieg zu gewinnen. Sie vermeinen wirklich ihr geheucheltes Mitgefühl für den Schmerz, den wir Katholiken über den Bombenangriff auf Rom empfinden, wird uns vergessen machen, was das neue Heidentum ist und was es will. Dieselben Menschen erheben sich heute als Ankläger gegen den schändlichen Luftangriff auf Rom, die schon immer das Christentum verfolgt haben und die die Kirche in unserem Vaterland ausrotten wollen. Über den Kurzwellensender Atlantik sprach Delmer deutsche Marinesoldaten an. Er tarnte sich perfekt, übertrug Reden von Hitler oder Goebbels, sendete aber auch erfundene Gerüchte, vermischt mit Detailinformationen, die aus Befragungen von Gefangenen und aus deren mitgelesenen Briefen stammten. Achtung Luftwaffe! Achtung Luftwaffe! Mit dem Soldatensender Calais wandte sich Delmer an Heer und Luftwaffe. Soldatensender Calais, angeschlossen der deutschen Kurzwellensender Atlantik mit dem Kameradschaftsdienst für die Luftwaffe. Wir senden die Luftwaffennachrichten, machen Musik und berichten abschließend über die Mobilisierung des Nichts bei der Luftwaffe. Immer näher rückten die Fronten, immer enger schloss sich der Ring um Deutschland. Der Fall von Aachen ist ein Markstein in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Erst fiel Aachen, dann eroberten die Alliierten nach und nach das Deutsche Reich. Aachen hat nach Ablauf des amerikanischen Ultimatums 10 Tage standgehalten. In diesen 10 Tagen war Aachen einem systematischen Luft- und Artilleriebombardement von beispielloser Wucht ausgesetzt. Als die Stadt sturmreif war, kämpfte sich die amerikanische Infanterie durch die Straßen von Aachen und erzwang mit gefälltem Bajonett die Übergabe der Stadt. Schon verkündeten die amerikanischen Sender im Auftrag des alliierten Oberbefehlshabers General Eisenhower am 30. November 1944 die Grundlinien zukünftiger Besatzungsherrschaft. Doch der Krieg war noch lange nicht zu Ende. Die nationalsozialistische Führung zögerte ihren Untergang hinaus. Durchhalteveranstaltungen, bei denen altbewährte Propagandalieder wie das Horst-Wessel-Lied gesungen wurden, sollten den Wehrwillen stärken. An das deutsche Volk. Dies ist die Stimme der alliierten Militärregierung. Sie hören eine Bekanntmachung des obersten Befehlshabers der alliierten Streitkräfte, General Eisenhower. Die deutsche Wehrmacht wird geschlagen werden. Immer größere Teile des Reichsgebiets werden von den alliierten Streitkräften besetzt werden, bis die nationalsozialistische Regierung und die deutschen Wehrkräfte schließlich kapitulieren oder niedergezwungen sind. In einer Neujahrsbotschaft 1945 rief Thomas Mann die Deutschen zur Kapitulation auf und verurteilte im Februar 1945 scharf die Durchhaltestrategie der nationalsozialistischen Führung. Doch noch im März 1945 sprach Goebbels Stellvertreter Werner Naumann in München vom Endsieg. Das Ende kam dann einen Monat später, am 30. April 1945, mit der Nachricht von Hitlers Selbstmord. Die Welt braucht Frieden. Um Lebens- und Sterbenswillen braucht sie. Und darum kann sie den Nationalsozialismus, der keinen anderen Sinn und Zweck hat als Krieg, der nie etwas anderes meinte und in sich trug als Krieg, nicht brauchen. Koste es, was es wolle, an Zeit und Opfern. Die Erde muss von ihm befreit, die Menschheit von ihm erlöst werden. Wir müssen neue Opfer, neue Kämpfe, neue Zeit vom Feinde fordern, Tag für Tag und Monat für Monat. Er muss wissen, wir geben nicht nach. Es ist unmöglich, die Deutschen zu beseitigen und die Deutschen zu besiegen. Nie hat ein Volk grausamere Herren gehabt. Machthaber, die erbarmungsloser darauf bestanden, dass Land und Volk mit ihnen zugrunde gehen. Das Volk wird glücklich sein. Das Volk wird eine solche Führung nie verlassen. Das Volk wird mit uns durch dick und dünn gehen. Und wenn es noch so schwer in den kommenden Wochen und Monaten wird, wenn wir ihm ein leuchtendes Beispiel geben. This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. Als der Krieg zu Ende war, endete auch der Informationskrieg. Es endeten weiße wie schwarze Propaganda gegenüber Deutschland. Wie viele Menschen tatsächlich die alliierten Sender gehört und von ihnen beeinflusst worden waren, bleibt umstritten. Nicht jedoch die Wirkung. Vor allem die BBC war eine zuverlässige Nachrichtenquelle, bot Hitler-Gegnern Trost und moralische Unterstützung. Hier ist England, hier ist England. Hier ist der deutsche Dienst der BBC wurde erst 1999 unter großem Protest deutscher Hörerinnen und Hörer eingestellt. Hier spricht Radio München, ein Sender der Militärregierung. Über 200 Gäste sind geladen. Sie haben alle bereits ihre Plätze eingenommen, um der feierlichen Übergabe von Radio München in deutsche Hände, das heißt an den Bayerischen Rundfunkrat, beizuwohnen. Etliche der Emigranten, die an den alliierten Sendern mitgearbeitet hatten, prägten den Aufbau des deutschen Radios unter alliierter Besatzung mit und waren Teil des demokratischen Neubeginns. Der gleichgeschaltete deutsche Staatsrundfunk, williges Instrument des Reichspropagandaministeriums, hatte abgewirtschaftet. Die Einrichtung öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten gilt als einer der bleibenden Erfolge der Besatzungspolitik und der Demokratisierung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Auf Wiederhören. Stimmen von außen. Der Radiokrieg der Alliierten gegen das Dritte Reich von Marita Kraus. Es sprachen Katja Bürkle und Rainer Buck. Ton und Technik Michael Krogmann, Regie Susi Weichselbaumer, Redaktion Ulrike Ebenbeck. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2015.